Erster Benjamin war der Vater von Bela, seinem erstgeborenen Sohn, sowie von Aspel und Ara. Zweiter seine weiteren Söhne hießen Noha und Rafa, die als vierter und fünfter Sohn geboren wurden. Dritter Bela hatte ebenfalls Söhne, zu denen Adar, Gera und Abihud gehörten. Vierter zu den weiteren Söhnen von Bela gehörten Abishua, Naaman sowie Achotsch. Fünfter auch Gera, Shepopan und Huram zählten zu den Nachkommen von Bela. Sechster dies sind die Söhne von Ehud, die als Familienoberhäupter in Geba lebten, bevor sie nach Manahat verschleppt wurden. Siebter Naaman, Achia und Gera führten sie weg, wobei Gera später der Vater von Ussa und Achihud wurde. Achter Shaaraim bekam Kinder im Land Moab, nachdem er sich von seinen Ehefrauen Husim und Bara getrennt hatte. Neunter zusammen mit seiner Frau Hodes zeugte er Jobab, Zipja, Mesha sowie Malkam. Zehnter zu seinen Söhnen gehörten auch Schös, Sochja und Mirma, die alle wichtige Familienoberhäupter waren. Elfter mit seiner Frau Husim hatte er zuvor bereits die Söhne Abitub und Elpal gezeugt. Zwölfter die Söhne von Elpal hießen Eber, Mischem und Schema, wobei Schema die Städte Ono und Lot gründete. Dreizehnter Beria und Schema waren die Anführer der Bewohner von Ayalon und vertrieben erfolgreich die Leute aus Gad. Vierzehnter zu dieser Familiengruppe gehörten auch Elpal, Shashak sowie Jeremot. Fünfzehnter weitere Söhne von Beria waren Sebadia, Arad und Eder. Sechzehnter auch Michael, Jishpa und Jocha zählten zu den Nachkommen von Beria. Siebzehnter Elpal hatte ebenfalls viele Söhne, darunter Sebadia, Meshulam, Hiski sowie Heba. Achtzehnter Jishmerai, Jislia und Jobab waren ebenfalls Söhne von Elpal. Neunzehnter die Söhne von Shimei hießen Jakim, Sichri sowie Sabdi. Zwanzigster zu Shimeis Nachkommen gehörten außerdem Elienai, Ziletai und Eliel. 21. Adaya, Beraya und Simrat waren ebenfalls Söhne von Shimei. 22. Shashak hatte Söhne namens Jishpan, Eber sowie Eliel. 23. auch Abdon, Sichri und Hanong waren Söhne von Shashak. 24. Hanania, Elam und Antotia gehörten ebenfalls zu dieser Familie. 25. Jifdeya und Penuel waren die letzten genannten Söhne von Shashak. 26. Jeroham war der Vater von Samserai, Shehaya sowie Atalia. 27. Jareshia, Ilia und Sichri waren ebenfalls Söhne von Jeroham. 28. Alle diese Männer waren Familienoberhäupter und Anführer, die in der Stadt Jerusalem wohnten. 29. In der Stadt Gibeon lebte Jael, der als Vater von Gibeon bekannt war, zusammen mit seiner Frau Macha. 30. Sein ältester Sohn war Abdon, gefolgt von Zur, Kish, Baal, Ner sowie Nadab. 31. Weitere Söhne von Jael waren Gedor, Achjo und Secher. 32. Miklot war der Vater von Shimea, und auch diese Familien lebten in der Nähe ihrer Verwandten in Jerusalem. 33. Ner war der Vater von Kish, welcher wiederum Sol zeugte, dessen Söhne Jonathan, Malchishua, Abinadab und Eshbal hießen. 34. Der Sohn von Jonathan hieß Meretbaal, und dieser war wiederum der Vater von Micha. 35. Die Söhne von Micha hießen Piton, Melech, Tarea sowie Ahas. 36. Ahas war der Vater von Joada, und dessen Nachkommen waren Alemet, Asmavet und Simri, welcher Mosa zeugte. 37. Mosa war der Vater von Binia, dessen Nachkommen Rafa, Eliasa und Asel waren. 38. Asel hatte insgesamt 6 Söhne, die Asrikam, Bochru, Ismail, Sheaja, Obadja und Hanan hießen. 39. Die Söhne seines Bruders Esek waren Ulam, der Erstgeborene, sowie Joisch und Eliphelet. 40. Die Söhne von Ulam waren tapfere Krieger und Bogenschützen, die insgesamt 150 Nachkommen hatten und zum Stamm Benjamin gehörten.